Seitdem sich Bakunhe durch Betrügereien die Macht an sich riss und die Herrin des Blauen Hauses wurde, sind 3,5 Jahre vergangen. In Zusammenhang damit veröffentlichte der Rat für nationale Versöhnung am 18. August eine offene Mitteilung. In der Mitteilung wurde hervorgehoben, in diesen Jahren habe Bakunhe Südkorea in ein faschistisches Schattenreich und eine Menschenhölle verwandelt, die Nord-Süd-Beziehungen zum totalen Bruch gebracht und die Würde und die Interessen der Nation an die äußeren Kräfte ohne Zögern verkauft. So wurden in der Mitteilung die großen Verbrechen der bösen Herrin des Blauen Hauses, die alle übelsten Taten beging, die die bisherigen Machthaber Südkoreas nicht gewagt hatten, in allen Einzelheiten entlarvt. Weiter betonte man, es sei Schande der Nation und unerträgliche Tragödie, dass Bakunhe, Herr allen Übels der Nation und krebsartiges Wesen, noch am Leben bleibe. Die böseste Frau Bakunhe wird für ihre beispiellos großen Verbrechen gegen die Nation sicher am härtesten bestraft.